Lektion 15. 15a. 15a. Побываем на исторической экскурсии по Любеку. Lübeck ist doch eine der ältesten Hansestädte, nicht wahr? Nicht nur das, sie war auch der Sitz der Hanse und somit der größte Umschlagplatz für die Ostsee und alle angrenzenden Länder. Und wann war das genau? Die Stadt wurde nach totaler Zerstörung 1159 neu gegründet und war bald danach neben Köln die größte deutsche Stadt. Und bis wann gab es die Hanse? Bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts. Aber die Glanzzeit war im 14. und 15. Jahrhundert. Die damaligen Lübecker Kaufleute waren so einflussreich, dass die Dänen um Erlaubnis bitten mussten, wenn sie einen neuen König ernennen wollten. Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. Lübeck – один из старейших ганзейских городов, не так ли? Lübeck ist doch eine der ältesten Hansestädte, nicht wahr? Не только. Он также был центром Ганзы, а таким образом крупнейшим перевалочным пунктом на всем Балтийском море и во всех прилегающих странах. Nicht nur das, sie war auch der Sitz der Hanse und somit der größte Umschlagplatz für die Ostsee und alle angrenzenden Länder. А когда именно это было? Und wann war das genau? Город был заново отстроен в 1159 году после полного разрушения и вскоре стал крупнейшим городом Германии после Кёльна. Die Stadt wurde nach totaler Zerstörung 1159 neu gegründet und war bald danach neben Köln die größte deutsche Stadt. А до какого времени существовала Ганза? Und bis wann gab es die Hanse? До середины 17 века. Bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts. Но расцвет ее приходится на 14-15 века. Aber die Glanzzeit war im 14. und 15. Jahrhundert. Ганзейские купцы были столь влиятельны, что датчане должны были спрашивать у них разрешение, чтобы выбрать нового короля. Die damaligen Lübecker Kaufleute waren so einflussreich, dass die Dänen um Erlaubnis bitten mussten, wenn sie einen neuen König ernennen wollten.